Ich hab oft nix gesagt, auch wenn's mal wichtig war. Und kam's drauf an, dann war ich nicht da. Menschen, die ich mag, lass ich an mich nicht ran. Ich genieß das Tamtam, ich nehm das volle Programm. Doch fühl mich verloren, wird's mal still dann und wann. Und wenn man glaubt, mich zu kennen, dann bin ich einfach gegangen. Wenn alles leuchtet in tausend Farben, wenn's so laut ist, dass alles pfeift, dann leuchte ich auch mittendrin. Wenn jeder tanzt, weil er anders nicht kann, wenn's kaum geht, weil der Platz nicht reicht, dann tanz ich auch, geb mich hin. Doch das, was zählt, das sagt man direkt ins Ohr. Und was mir fehlt, ist der Flüsterton. Ich will die Menschenwand vor der einzelnen Hand. Halt den Blick besser stand, ist der, der guckt unbekannt. Kommst du zu nah, fühlt sich bedrohlich an. Ich find's schön, die zu sehen, die mir am nächsten stehen. Doch geh dem aus dem Weg, was mich womöglich bewegt. Wenn du mich zu gut verstehst, dann haben wir ein Problem. Wenn alles leuchtet in tausend Farben, wenn's so laut ist, dass alles pfeift, dann leuchte ich auch mittendrin. Wenn jeder tanzt, weil er anders nicht kann, wenn's kaum geht, weil der Platz nicht reicht, dann tanze ich auch, geb mich hin. Doch das, was zählt, das sagt man direkt ins Ohr. Und was mir fehlt, ist der Flüsterton. Doch das, was zählt, das sagt man direkt ins Ohr. Und was mir fehlt, ist der Flüsterton. Der Flüsterton. Leuchte ich auch mittendrin.